Hinterm Fenster aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Hinterm Fenster. Vor mir zwar steht ein Haus steil, unten keine Straße, Luft nicht oben, Steine, die um schwache Gläser aufwärts toben, rechts kein Ende, Wand, links nur Wand. Grau im vollen Fenster ausgespannt, wie ein Schild an meinen Blick gehoben, blind mir gegens weiche Haupt geschoben, ja ins Zimmer dringend, zu zerdrücken geil. Dieses Haus, jedoch um Zentimeter bloß, neigend die gehemmte Stirn, und frei vom Stoß schau und atme ich erlöst den Fluss der Straße hin, die vom Park unendlich ausgedehnt wird und vom leichten Himmel Wind durchsirrt und mir zuhaucht, wie ich nicht gefangen bin. Ende von Hinterm Fenster, gelesen von Sonja.